Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 417, an Schiller. Das, was Sie mir von Ihrem wenigern Einfluss auf Agnes von Lilien schreiben, vermehrt meinen Wunsch, dass die Verfasserin im Stillen die Arbeit besonders des zweiten Teils nochmals vornehmen, ihn an Geschichtsdetail reicher machen und in Reflexionen mäßiger halten möge. Das Werk ist es wert, umso mehr, da sie schwerlich ihrer Natur nach ein zweites Sujet finden wird, in dem sie sich so glücklich ergehen kann. Im zweiten Bande sind mehrere sehr glückliche Situationen, die durch die Eile, mit der sie vorüberrauschen, ihren Effekt verfehlen. Ich wüsste nicht leicht einen Fall, durch den man den Leser mehr ängstigen könnte, als die Scheinheirat mit Julius. Nur müsste freilich diese Stelle sehr retardierend behandelt werden. Wenn Sie meiner Meinung sind, so suchen Sie die Verfasserin zu determinieren, umso mehr, da es keine Eile hat und man natürlich den ersten Eindruck eine Zeit lang muss walten lassen. Da ich von aller Produktion gleichsam abgeschnitten bin, so treibe ich mich in allerlei Praktischem herum, obgleich mit wenig Freude. Es wäre möglich, sehr viele Ideen in ihrem ganzen Umfang auszuführen, wenn nicht die Menschen die Determination, die sie von den Umständen borgen, auch schon für Ideen hielten, woraus denn gewöhnlich die größten Pfuschereien entstehen und bei Verwendung von weit mehr Mühe, Sorge, Geld und Zeit doch zuletzt nichts, das eine gewisse Gestalt hätte, hervorgebracht werden kann. Mit stiller, aber desto lebhafterer Sehnsucht sehe ich dem Tage entgegen, der mich wieder zu Ihnen bringen soll. Ich sende Ihnen Schlossers zweites Schreiben. Es wird mir interessant sein, über diesen Mann und dessen abermalige Äußerungen umständlicher zu sprechen, wenn wir zusammenkommen. Mir kommt nichts wunderbarer vor, als dass er nicht merkt, dass er im Grunde seinen Gott doch auch nur postuliert. Denn was ist ein Bedürfnis, das auf eine bestimmte Weise befriedigt werden muss, anders als eine Forderung? Leben Sie recht wohl, es ist spät geworden und ich kann nur noch Sie und Ihre Frauenzimmer bestens grüßen. Weimar am 7. Februar 1798. G.